Ihr Menschen von heute, blickt eure Zukunft ins Angesicht. Macht euch bereit, die Menschen der Zukunft zu empfangen. Von heute.